Die verzweifelte Gefasstheit, mit der sie dies sagte, währte nur so lange, wie sie sprach, und machte sofort wieder demselben überschwänglichen Jammer Platz. Es dauerte einige Minuten, bevor sie ihren Brief fortsetzen konnte, und die häufigen Schmerzensausbrüche, die sie von Zeit zu Zeit zwangen, im Schreiben innezuhalten, waren Beweis genug, wie sehr sie sich im Klaren darüber war, dass sie vermutlich zum letzten Mal an Willoughby schrieb. Elinor behandelte sie mit so viel leiser und unaufdringlicher Schonung wie möglich und hätte versucht, sie noch mehr zu trösten und zu beruhigen, hätte Marian sie nicht mit der Ungeduld ihrer ganzen nervösen Reizbarkeit gebeten, sie um alles in der Welt in Ruhe zu lassen. Unter solchen Umständen war es für beide besser, nicht länger zusammenzubleiben. Und ihre innere Ruhelosigkeit hinderte Marian nicht nur, sich nach dem Ankleiden noch einen Moment länger im Zimmer aufzuhalten, sondern erforderte sofortige Einsamkeit und ständigen Ortswechsel, so dass sie bis zum Frühstück durch das Haus wanderte und allen aus dem Weg ging. Beim Frühstück aß sie nicht, machte auch nicht einmal den Versuch dazu. Und Elinor war nicht etwa damit beschäftigt, in sie zu dringen, sie zu bemitleiden oder sie nicht aus den Augen zu lassen, sondern Mrs. Jennings Aufmerksamkeit möglichst auf sich zu lenken. Da das Frühstück Mrs. Jennings Lieblingsmahlzeit war, dauerte es eine geraume Zeit, und sie wollten sich anschließend gerade um den gemeinsamen Arbeitstisch setzen, als ein Brief für Marian abgegeben wurde, den sie dem Diener hastig entriss und mit dem sie, leichenblass im Gesicht, sofort aus dem Zimmer lief. Elinor entnahm dem so deutlich, als hätte sie die Anschrift gelesen, dass der Brief von Willoughby sein musste, und sie fühlte sich mit einem Mal so elend, dass sie kaum den Kopf aufrecht halten konnte, und wurde von einem solchen Zittern ergriffen, dass sie fürchtete, es könne Mrs. Jennings Aufmerksamkeit unmöglich entgehen. Die gute Dame sah allerdings nur, dass Marian einen Brief von Willoughby erhalten hatte, was ihr als ein köstlicher Witz erschien und worauf sie dementsprechend reagierte, indem sie lachend ihrer Hoffnung Ausdruck gab, dass er nach ihrem Geschmack sein möge. Ansonsten war sie zu sehr damit beschäftigt, die Wollfäden für ihren Teppich abzumessen, als dass sie die Bestürzung überhaupt zur Kenntnis genommen hätte, und so redete sie in aller Ruhe weiter, sobald Marian verschwunden war, und sagte: »Weiß Gott, in meinem ganzen Leben habe ich noch kein junges Mädchen so hoffnungslos verliebt gesehen. Meine Mädchen waren nichts dagegen, und dabei stellten sie sich schon albern genug an. Aber Miss Marian, sie ist ja wie ausgewechselt. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass er sie nicht mehr lange warten lässt, denn es tut einem in der Seele weh, sie so krank und bekümmert zu sehen. Sagen Sie, wann heiraten Sie denn nun endlich?« Obwohl Elinor nie weniger Neigung verspürt hatte, zu antworten als in diesem Augenblick, zwang sie sich dazu, eine so direkte Frage zu beantworten und erwiderte deshalb mit einem vagen Versuch zu lächeln: »Und haben Sie sich allen Ernstes eingeredet, Madame, dass meine Schwester mit Mr. Willoughby verlobt ist? Ich dachte, es sei nur ein Scherz. Aber hinter einer so ernsthaften Frage scheint mehr zu stecken, und ich muss Sie deshalb bitten, sich nicht länger irgendwelchen Täuschungen hinzugeben. Glauben Sie mir, nichts würde mich mehr überraschen als die Nachricht, dass Sie heiraten werden.« »Schämen Sie sich, Miss Dashwood, schämen Sie sich! Wie können Sie so etwas sagen? Wissen wir nicht alle, dass daraus etwas werden muss, dass Sie vom ersten Moment an über beide Ohren ineinander verliebt waren? Habe ich Sie nicht jeden Tag in Devonshire zusammen gesehen, von morgens bis abends? Und habe ich nicht genau gewusst, dass Ihre Schwester nur mit mir nach London gekommen ist, um das Hochzeitskleid zu kaufen? Nein, nein, mich täuschen Sie nicht. Weil Sie so raffiniert sind, glauben Sie, dass alle anderen nichts merken. Aber davon kann weiß Gott keine Rede sein, denn die ganze Stadt weiß längst davon. Ich erzähle es allen und Charlotte auch.« »Wirklich, Madame«, sagte Elinor sehr ernst, »Sie irren sich, wirklich. Es ist gar nicht nett von Ihnen, das Gerücht zu verbreiten, und es wird sich bald herausstellen, auch wenn Sie mir jetzt nicht glauben.« Mrs. Jennings lachte wieder, aber Elinor war nicht in der Stimmung, mehr zu sagen, und da sie unbedingt wissen wollte, was Willoughby geschrieben hatte, lief sie auf ihr Zimmer, wo sie beim Öffnen der Tür Marian auf dem Bett liegen sah, beinahe überwältigt von Schmerz, einen Brief in der Hand und zwei oder drei andere neben sich. Elinor trat näher, aber ohne ein Wort zu sagen. Sie setzte sich neben sie aufs Bett, nahm ihre Hand, küsste sie einigemal zärtlich und brach dann in so hemmungsloses Weinen aus, dass es Marians Tränenfluss zunächst in nichts nachstand. Obwohl unfähig zu sprechen, empfand Marian durchaus die darin liegende Herzlichkeit, und nachdem sie eine Zeit lang in gemeinsamem Kummer verbracht hatten, legte sie alle Briefe in Elinors Hand. Dann bedeckte sie ihr Gesicht mit ihrem Taschentuch und schrie beinahe vor Qual. Elinor begriff, dass man solchem Leid, so bestürzend es auch anzusehen war, seinen Lauf lassen musste, und saß ruhig neben ihr, bis das Übermaß an Leiden sich erschöpft hatte. Dann wandte sie sich ungeduldig Willoughbys Brief zu und las Folgendes: Bond Street, Januar. Meine liebe Madam, ich hatte soeben die Ehre, Ihren Brief zu empfangen, für den ich Sie bitte, meinen Dank entgegenzunehmen. Mit Besorgnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass mein Benehmen gestern Abend zum Teil nicht Ihre Zustimmung gefunden hat, und obwohl ich außerstande bin zu begreifen, wodurch ich das Unglück haben konnte, Sie zu verletzen, bitte ich Sie um Verzeihung für ein Vergehen, das, wie ich Ihnen versichern darf, keineswegs beabsichtigt war. Meine frühere Bekanntschaft mit Ihrer Familie in Devonshire wird mir immer ein Anlass zu dankbarer Freude sein, und ich schmeichle mir, dass diese nicht durch irgendeine falsche Auslegung oder irgendein Missverstehen meiner Handlungen beeinträchtigt wird. Ich empfinde die größte Achtung für Ihre ganze Familie. Sollte ich allerdings so ungeschickt gewesen sein, Anlass zu größeren Erwartungen gegeben zu haben, als in meinem Vermögen und in meiner Absicht stand, so muss ich mir den Vorwurf gefallen lassen, diese Achtung nicht auf zurückhaltendere Weise ausgedrückt zu haben. Dass ich jemals mehr beabsichtigt haben könnte, werden Sie selbst für ausgeschlossen halten, wenn Sie bedenken, dass ich seit langem anderweitig gebunden bin und dass meine diesbezüglichen Wünsche, wie ich hoffe, vor Ablauf weniger Wochen in Erfüllung gehen. Mit außerordentlichem Bedauern komme ich Ihrer Aufforderung nach, die Briefe, mit denen Sie mich beehrt haben, und die Haarlocke, die Sie die Güte hatten, mir zu schenken, an Sie zurückgehen zu lassen. Ich bin, liebe Madam, Ihr gehorsamster und untertänigster Diener, John Willoughby. Mit welcher Empörung Miss Dashwood einen solchen Brief lesen musste, kann man sich vorstellen. Obwohl sie vor dem Lesen des Briefes darauf gefasst war, dass er ein Bekenntnis seiner Unzuverlässigkeit enthalten und ihre Trennung endgültig besiegeln musste, war sie nicht darauf gefasst, dass jemand es über sich bringen konnte, eine solche Sprache zu sprechen. Auch hätte sie Willoughby nicht zugetraut, dass er jeden Anschein von Ehrgefühl und Takt, den mindesten Anstand eines Gentleman so außer Acht lassen und einen so unverschämt grausamen Brief schicken könnte, einen Brief, der mit dem Wunsch nach Freigabe nicht etwa das Eingeständnis eines Bedauerns brachte, sondern jeden Vertrauensbruch leugnete und jede besondere Neigung abstritt. Einen Brief, in dem jede Zeile eine Beleidigung war und der seinen Schreiber als ausgekochten Schurken bloßstellte. Empört und ungläubig sann sie eine Weile darüber nach. Dann las sie ihn immer wieder. Aber bei jeder Lektüre steigerte sich ihre Abscheu vor diesem Mann, und so bitter waren ihre Gefühle ihm gegenüber, dass sie sich nicht zu sprechen traute, um nicht Marian dadurch noch tiefer zu verletzen, dass sie die Entlobung nicht als den Verlust von etwas Gutem, sondern als Rettung vor dem schlimmsten und unabänderlichsten aller Übel, einer lebenslangen Verbindung mit einem haltlosen Mann, als eine wirkliche Befreiung, einen regelrechten Segen darstellte. Bei ihren ernsten Betrachtungen über den Inhalt des Briefes, über die verworfene Gesinnung, die ihn diktieren konnte, und wahrscheinlich auch über die völlig andere Gesinnung eines völlig anderen Menschen, der mit der Angelegenheit nur insofern zu tun hatte, als ihr Herz ihn in alles einbezog, hatte Elinor den unmittelbaren Kummer ihrer Schwester ganz vergessen. Vergessen, dass drei noch ungelesene Briefe auf ihrem Schoß lagen, und so völlig vergessen, wie lange sie schon in dem Zimmer war, dass sie beim Geräusch einer vorfahrenden Kutsche ans Fenster trat, um zu sehen, wer zu so ungebührlich früher Stunde kam, und zu ihrem Erstaunen Mrs. Jennings Wagen erkannte, von dem sie wusste, dass er erst für 1 Uhr bestellt war. Entschlossen, Marian nicht allein zu lassen, obwohl sie im Augenblick wenig Hoffnung hatte, etwas zu ihrer Erleichterung tun zu können, eilte sie aus dem Zimmer, um sich bei Mrs. Jennings dafür zu entschuldigen, dass sie sie wegen der Unpässlichkeit ihrer Schwester nicht begleiten könne. Mrs. Jennings ließ die Entschuldigung mit dem vollsten Verständnis für die Ursache gerne gelten, und Elinor kehrte, nachdem sie ihr in die Kutsche geholfen hatte, zu Marian zurück, die sie bei dem Versuch, aufzustehen, überraschte und die sie gerade noch davor bewahren konnte, hinzufallen, so geschwächt und schwindlig war sie von langer Schlaflosigkeit und langem Fasten, denn sie hatte seit vielen Tagen keinen richtigen Appetit und nächtelang nicht richtig geschlafen. Und jetzt, wo eine fiebernde Erwartung sie nicht länger aufrecht hielt, machten sich die Folgen in Form von Kopfschmerzen, schwachem Magen und allgemeiner Nervosität bemerkbar. Ein Glas Wein, das Elinor ihr auf der Stelle holte, ließ sie wieder zu sich kommen, und schließlich war sie imstande, ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben, indem sie sagte: »Arme Elinor, wie viel Sorgen ich dir mache!« »Wenn es nur etwas gäbe«, antwortete ihre Schwester, »womit ich dich trösten könnte.« Gleichgültig, was Elinor sagte, es war zu viel für Marian, die in ihrer Herzensbedrängnis nur ausrufen konnte: »O Elinor, ich bin so unglücklich«, bevor ihre Stimme von Schluchzen erstickt wurde. Elinor konnte diesen hemmungslosen Schmerzensausbruch nicht länger schweigend mit ansehen. »Beherrsche dich, liebe Marian«, rief sie. »Wenn du dich und alle, die dich lieben, nicht umbringen willst, denk an deine Mutter, denk an ihr Unglück, während du leidest. Um ihretwillen musst du dich beherrschen.« »Ich kann nicht, ich kann nicht«, rief Marian. Lass mich, wenn ich dich quäle. Lass mich, hass mich, vergiss mich, aber martere mich nicht so. Oh, wie leicht es Leuten fällt, die unter keinem eigenen Kummer leiden, von Beherrschung zu sprechen. Glückliche, glückliche Elinor, du kannst keine Vorstellung davon haben, was ich durchmache.« »Nennst du mich glücklich, Marian? Ach, wenn du wüsstest. Und kannst du mich für glücklich halten, wenn ich dich so verzweifelt sehe?« »Verzeih mir, verzeih mir«, rief sie und warf die Arme um den Hals ihrer Schwester. »Ich weiß, du hast Mitleid mit mir. Ich weiß, was für ein Herz du hast. Aber trotzdem bist du, musst du glücklich sein. Edward liebt dich. Was, ach, was kann solches Glück beeinträchtigen?« »Viele, viele Umstände«, sagte Elinor ernst. »Nein, nein«, rief Marian ungestüm. »Er liebt dich und nur dich. Wie könntest du leiden?« »Wie könnte ich mich freuen, wenn ich dich in einem solchen Zustand sehe?« »Und du wirst mich nie mehr anders sehen. Mein Unglück kann durch nichts beseitigt werden.« »So musst du nicht reden, Marian. Gibt es keine Lichtblicke, keine Freunde? Ist dein Verlust so groß, dass keine Aussicht auf Trost besteht? So sehr du jetzt auch leiden magst, denk doch nur, wie du gelitten hättest, wenn sein Charakter sich erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt hätte. Wenn eure Verlobung noch Monat um Monat weitergegangen wäre, was ja hätte sein können, bevor er sich entschlossen hätte, ihr ein Ende zu machen. Jeder zusätzliche Tag, den du in unglücklicher Vertrauensseligkeit verbracht hättest, hätte den Schlag noch fürchterlicher gemacht.« »Verlobung«, rief Marian. »Es gab keine Verlobung.« »Keine Verlobung?« »Nein. Er ist nicht so ehrlos, wie du glaubst. Er hat mir gegenüber kein Versprechen gebrochen.« »Aber er hat dir gesagt, dass er dich liebt.« »Ja, nein, nie eindeutig. Er ließ es täglich durchblicken, hat es aber nie offen bekannt. Manchmal habe ich es so verstanden, aber es kam nie so weit.« »Und trotzdem hast du an ihn geschrieben?« »Ja. Konnte das denn Unrecht sein nach allem, was vorgefallen war? Aber ich kann darüber nicht sprechen.« Elinor sagte nichts weiter, wandte sich wieder den drei Briefen zu, die nun mehr als vorher ihre Neugier weckten, und las sie einen nach dem anderen durch. Der erste, den ihre Schwester unmittelbar nach ihrer Ankunft in London geschrieben hatte, lautete folgendermaßen: »Berkeley Street, Januar. Wie überrascht Sie sein werden, Willoughby, wenn Sie diesen Brief erhalten. Und ich bin sicher, Sie werden mehr als Überraschung empfinden, wenn Sie erfahren, dass ich in London bin. Die Gelegenheit, hierher zu kommen, wenn auch mit Mrs. Jennings, war so verführerisch, dass wir ihr nicht widerstehen konnten. Ich hoffe, Sie erhalten diesen Brief rechtzeitig, um heute Abend hierher zu kommen, aber ich verlasse mich nicht darauf. Auf jeden Fall erwarte ich Sie morgen. Bis dahin adieu, Marian Dashwood. Ihr zweiter Brief, der am Morgen nach dem Tanz bei den Middletons geschrieben war, lautete so: Ich kann Ihnen meine Enttäuschung, Sie vorgestern verpasst zu haben, und mein Erstaunen gar nicht ausdrücken, noch keine Antwort auf meinen Brief erhalten zu haben, den ich Ihnen vor mehr als einer Woche geschickt habe. Ich erwarte stündlich von Ihnen zu hören und mehr noch, Sie zu sehen. Ich bitte Sie, besuchen Sie uns so bald wie möglich und erklären Sie, warum ich so lange umsonst gewartet habe. Es wäre besser, Sie kämen das nächste Mal früher, da wir gegen eins meist unterwegs sind. Gestern Abend waren wir bei Lady Middleton, wo getanzt wurde. Ich habe gehört, dass Sie auch eingeladen waren. Aber kann das sein? Sie müssten sich seit unserer Trennung sehr verändert haben, wenn Sie trotz der Einladung nicht gekommen wären. Ich will lieber nicht daran glauben und hoffe, sehr bald Ihre persönliche Versicherung zu erhalten, dass es anders war. Marian Dashwood. Der Inhalt des letzten Briefes an ihn war folgender: Wie soll ich Ihr Benehmen gestern Abend verstehen, Willoughby? Ich verlange nochmals eine Erklärung dafür. Ich hatte erwartet, Sie mit all der Freude wiederzusehen, die sich von selbst aus unserer Trennung ergab, mit all der Herzlichkeit, die unser vertrautes Verhältnis in Barton mir zu rechtfertigen schien. Ich bin bitter enttäuscht. Ich habe eine schlaflose Nacht über dem Versuch verbracht, ein Benehmen zu entschuldigen, das man kaum anders als beleidigend nennen kann. Aber obwohl es mir bisher noch nicht gelungen ist, eine vernünftige Entschuldigung für Ihr Verhalten zu finden, bin ich gerne bereit, Ihre Rechtfertigung anzuhören. Vielleicht sind Sie über etwas, das mich betrifft, falsch unterrichtet oder absichtlich getäuscht worden, was mir in Ihren Augen geschadet hat. Sagen Sie mir, was es ist. Erklären Sie mir die Gründe für Ihr Handeln. Sie zu erleichtern, wird auch mich erleichtern. Es täte mir weh, wenn ich gezwungen wäre, schlecht von Ihnen zu denken. Aber wenn es nicht anders sein kann, wenn ich erfahren muss, dass Sie nicht der sind, für den wir Sie bisher gehalten hatten, dass Ihre Freundschaft für uns falsch war, dass Ihr Benehmen mir gegenüber nur darauf abzielte, mich zu täuschen, dann lassen Sie es mich so schnell wie möglich wissen. Ich befinde mich im Augenblick in einem Zustand schrecklicher Gefühlsverwirrung. Ich möchte Sie freisprechen, aber jede Gewissheit ist gegenüber meinem jetzigen Leiden eine Wohltat. Wenn Ihre Gefühle nicht mehr das sind, was Sie einmal waren, senden Sie bitte meine Briefe und die Haarlocke, die in Ihrem Besitz ist, an mich zurück. Marian Dashwood. Dass Briefe so voller Liebe und Vertrauen so beantwortet werden konnten, hätte Elinor um Willoughbys Willen nicht für möglich gehalten. Aber ihr strenges Urteil über ihn machte sie nicht blind für die Ungehörigkeit, dass die Briefe überhaupt geschrieben worden waren. Und insgeheim beklagte sie die Unklugheit, mit der Marian sich unaufgefordert zu solchen Zärtlichkeitsbeweisen hatte hinreißen lassen, die ihre frühere Beziehung nicht rechtfertigte und die jüngsten Ereignisse ein für allemal verdammten, als Marian bemerkte, dass sie die Briefe durchgelesen hatte und zu ihr sagte, dass sie nichts enthielten, was nicht jede andere in derselben Situation auch geschrieben hätte. »Ich habe mich«, fügte sie hinzu, »so feierlich mit ihm verlobt empfunden, als wenn das stärkste gesetzliche Versprechen uns aneinander gebunden hätte.« »Das glaube ich«, sagte Elinor, »aber leider empfand er nicht dasselbe.« »Er hat dasselbe empfunden, Elinor. Woche um Woche hat er dasselbe empfunden, ich weiß es. Was immer seinen Wandel verursacht haben mag, und nur die finstersten Machenschaften können ihn gegen mich eingenommen haben, ich war ihm einmal so lieb, wie ich es selbst nur wünschen konnte. Diese Haarlocke, die er nun so bereitwillig hergibt, wurde mir unter flehentlichen Bitten abgerungen. Hättest du in dem Moment seinen Blick, seine Haltung gesehen, hättest du seine Stimme gehört. Hast du den letzten Abend vergessen, an dem wir in Barton zusammen waren? Und erst den Morgen, an dem wir uns trennten? Als er mir sagte, dass wir uns vielleicht viele Wochen nicht sehen würden? Seine Verzweiflung? Kann ich seine Verzweiflung je vergessen?« Eine Zeit lang konnte sie nicht weitersprechen, aber als ihre Bewegung sich gelegt hatte, fuhr sie mit festerer Stimme fort: »Elinor, ich bin grausam missbraucht worden, aber nicht von Willoughby.« »Liebste Marian, von wem denn sonst?« Von wem soll er denn angestiftet worden sein?«